Zweiter Teil. Erst am Abend erwacht Gregor wieder. Hat er etwas gehört? Das Licht der Straßenlampen scheint auf die Zimmerdecke und die Möbel. Auf dem Boden ist es dunkel. Langsam schiebt sich Gregor zur Tür. Er braucht kein Licht. Er orientiert sich mit Hilfe seiner Fühler. Wie praktisch, denkt er. Aber er hat Schmerzen an der linken Seite. Auch ein Beinchen bewegt sich nicht mehr. Leblos hängt es an seinem Körper. An der Tür steht ein Teller mit süßer Milch und Weißbrot. Er möchte lachen vor Freude. Er hat großen Hunger und taucht den Kopf in die Milch. Aber bald zieht er den Kopf wieder zurück. Die Milch schmeckt ihm nicht. Bis gestern hatte er gerne welche getrunken. Jetzt lässt er den Teller stehen und kriecht von der Tür weg. Im Wohnzimmer brennt Licht, wie Gregor durch die Türspalte sieht. Es ist still. An anderen Abenden hatte der Vater den anderen laut aus der Zeitung vorgelesen. In der ganzen Wohnung ist es still. Ein ruhiges Leben führen meine Eltern und meine Schwestern hier. In dieser großen, schönen Wohnung, denkt Gregor. Denn ich habe immer für sie gearbeitet. Ist das jetzt alles zu Ende? Gregor will nicht nachdenken und kriecht in seinem Zimmer auf und ab. Einmal öffnet sich die linke, einmal die rechte Seitentür, aber nur ganz kurz. Gregor stellt sich an die Wohnzimmertür und wartet. Aber niemand kommt mehr. Heute Morgen wollten alle zu ihm ins Zimmer. Da waren die Türen verschlossen. Jetzt kommt niemand herein. Die Schlüssel stecken jetzt außen. Spät geht das Licht im Wohnzimmer aus. Jetzt kommt sicher die ganze Nacht niemand mehr. Sein großes Zimmer macht ihm jetzt Angst. Er kriecht unter das Sofa. Das ist ein bisschen eng, aber er fühlt sich dort sicher. Er ist allerdings zu breit. Ein Stück seines Körpers hat unter dem Sofa keinen Platz. Die ganze Nacht bleibt er unter dem Sofa liegen. Er schläft nicht gut. Er hat Hunger und er denkt immer wieder über seine Lage nach. Was soll er tun? Er will die Familie so wenig stören, wie es geht. Sehr früh am Morgen öffnet die Schwester die Tür. Sie sieht ihn unter dem Sofa liegen. Sie schlägt die Tür zu. Aber dann öffnet sie die Tür wieder. Sie kommt ins Zimmer. Gregor liegt unter dem Sofa und beobachtet sie. Er sagt nichts. Er hat Hunger, aber er will die Schwester nicht noch mehr erschrecken. Sie sieht den Teller mit Milch und hebt ihn vorsichtig mit einem Stück Stoff auf. Will sie ihm etwas anderes bringen? Ja, sie kommt wieder. Sie hat etwas im Arm. Auf einer alten Zeitung legt sie etwas auf den Boden. Altes Gemüse, Essensreste, in weißer Soße, ein Butterbrot, ein großes Stück Käse. Vor 2 Tagen hatte Gregor dieser Käse nicht geschmeckt. Schnell geht seine Schwester aus dem Zimmer. Sie schließt die Tür von außen ab, denn Gregor soll in Ruhe essen können. Gregor kriecht zur Tür. Schmerzen hat er jetzt keine mehr. Hungrig isst er den Käse, das Gemüse und die Soße. Was frisch ist, lässt er liegen. Dann wird er müde. Zufrieden liegt er vor der Tür. Da hört er den Schlüssel im Schloss umdrehen. Und kriecht schnell unter das Sofa zurück. Jetzt ist er dicker als in der Nacht und unter dem Sofa ist es ihm zu eng. Aber er muss dort warten, denn die Schwester macht alles sauber und trägt erst dann die Essensreste in einem Eimer aus dem Zimmer. Dann geht die Tür wieder zu und schnell kriecht Gregor unter dem Sofa hervor. So bekommt Gregor jeden Tag sein Essen. Einmal früh morgens, die Eltern und das Dienstmädchen schlafen noch, einmal nach dem Mittagessen, die Eltern schlafen wieder und die Schwester schickt das Mädchen einkaufen. Sicher wollen auch die Eltern Gregor nicht verhungern lassen, aber die Schwester will mit ihnen nicht über das Essen für Gregor sprechen müssen. In all der Zeit spricht niemand mit Gregor. Manchmal ruft die Schwester in Gregors Zimmer den Namen eines Heiligen an. Doch dann scheint sie sich ein bisschen an die Situation zu gewöhnen und sagt: Nun hat es ihm aber geschmeckt. Oder? Nun ist wieder alles stehen geblieben. Oft kriecht Gregor an die Tür und horcht. In den ersten Tagen sprechen sie immer über ihn. Und sie sprechen viel. Nie bleibt jemand allein mit ihm in der Wohnung. Haben sie Angst? Die Mutter und die Schwester müssen jetzt selbst kochen. Die Köchin hat gekündigt. Aber alle essen wenig. Sie fordern einander zum Essen auf, antworten aber immer nur: Danke, ich habe genug. Gregor hört sie auch über die finanzielle Lage der Familie sprechen. Die Eltern sind nicht so arm, wie Gregor immer gedacht hatte. Er war Reisender geworden, weil ihm die Lage der Eltern als sehr schwierig erschienen war. Ein Reisender verdiente viel und brachte Provisionen nach Hause. So hatte Gregor alles bezahlt. Erst waren seine Eltern auch sehr dankbar gewesen, aber dann hatten sie sich an die Situation gewöhnt. Nur zu seiner Schwester hatte Gregor eine herzlichere Beziehung. Er wollte sie gern aufs Konservatorium schicken. Die Eltern sagten immer: Das ist zu teuer. Gregor steht täglich an der Tür und horcht und denkt an alte Zeiten. Manchmal wird er müde und sein Kopf schlägt an die Tür. Was macht er da nur wieder? Fragt dann der Vater. Gregor erfährt nun vieles, was er nicht wusste. Die Eltern haben gespart. Gregor hatte immer das meiste Geld in der Familie abgegeben. Warum hatten sie mit dem Geld nicht die Schulden bezahlt? Gregor hatte als Reisender für den Chef gearbeitet, weil die Eltern bei ihm Schulden hatten. Aber jetzt ist es natürlich besser so. Denn ein oder vielleicht auch zwei Jahre kann die Familie von dem ersparten Geld leben. In dieser Zeit muss einer von ihnen eine Arbeit finden. Der Vater arbeitet seit dem Bankrott seines Geschäftes nicht mehr und ist in diesen 5 Jahren dick und langsam geworden. Die Mutter leidet an Asthma und sitzt oft den ganzen Tag am offenen Fenster auf dem Sofa. Soll die Schwester arbeiten gehen? Sie ist 17, noch ein Kind. Was kann sie denn? Ein wenig der Mutter helfen, sich nett anziehen und ein bisschen Violine spielen. Gregor hört sie über diese Probleme sprechen und wirft sich traurig aufs Sofa. Oft bleibt er dort die ganze Nacht liegen und denkt nach. Oder er schiebt den Sessel zum Fenster und sieht hinaus. Schon immer hat er gern aus dem Fenster gesehen. Jetzt sieht er allerdings von Tag zu Tag weniger. Die andere Straßenseite kann er schon nicht mehr sehen. Die Charlottenstraße, eine städtische, belebte Straße, sieht er jetzt nur noch ganz grau. Täglich kommt die Schwester in sein Zimmer und räumt auf. Er spricht nicht mit ihr. Er kann ihr nicht danken. Er liegt unter seinem Sofa. Einmal, vielleicht einen Monat nach Gregors Verwandlung, kommt die Schwester früher als sonst ins Zimmer. Gregor liegt noch nicht unter dem Sofa, er steht am Fenster. Er hört den Schlüssel im Schloss. Die Schwester steht in der Tür und sieht Gregor an. Was tut sie jetzt? Sie schlägt schnell die Tür wieder zu und kommt erst am Mittag wieder, unruhiger als sonst. Gregor zu sehen ist immer noch zu viel für sie. Gregor hat eine Idee. Er legt das große weiße Betttuch über das Sofa. So kann ihn niemand unter dem Sofa sehen. So ist er ganz verdeckt. Die Schwester nimmt das Tuch nicht vom Sofa. In den ersten 14 Tagen kommen die Eltern nicht in Gregors Zimmer. Die Szene ist immer dieselbe. Die Schwester kommt herein und räumt auf. Die Eltern warten vor der Tür. Nachher stellen sie der Schwester viele Fragen. Was hat er gegessen? Ist es besser geworden? Sie danken ihr für ihre Arbeit. Aber sie kommen nicht herein. Nur die Mutter hört er manchmal rufen. Lasst mich zu meinem Sohn! Vater und Schwester halten sie vor der Tür fest. Aber eines Tages kommt sie herein. Gregor hat neue Gewohnheiten angenommen. Am Fenster will er während des Tages nicht stehen. Unter dem Sofa ist es ihm schon nachts zu eng. Er beginnt, über die Wände und die Decke zu kriechen. Oben an der Decke hängt er gern. Da fühlt er sich freier. Manchmal fällt er, aber jetzt tut er sich beim Fallen nicht mehr weh. Die Schwester bemerkt nach kurzer Zeit Gregors neue Gewohnheiten. Sie will ihm helfen und die alten Möbel aus dem Zimmer räumen. Aber sie kann das nicht allein tun. Den Vater will sie nicht fragen. Das Dienstmädchen will ihr sicher nicht helfen. Das sitzt den ganzen Tag in der Küche und öffnet die Tür nur auf Anruf. Da bleibt nur die Mutter. Als der Vater einmal ausgegangen ist, wollen die beiden Frauen zusammen in Gregors Zimmer gehen. Aber an der Tür hat die Mutter doch Angst. Die Schwester geht zuerst hinein. Gregor ist schnell unter das Sofa gekrochen. Komm nur, sagt die Schwester zur Mutter. Man sieht ihn nicht. Die beiden Frauen wollen den Schrank aus dem Zimmer schieben. Gregor hört sie arbeiten, aber es geht nur sehr langsam. Schließlich will die Mutter resigniert den Schrank zurück an die Wand schieben. Es hat keinen Sinn, sagt sie. Es sind doch Gregors Möbel. Sollen wir ihm denn alles wegnehmen, was er von früher hat? Sie spricht sehr leise. Vielleicht soll Gregor nichts hören. Vielleicht wird doch alles wieder gut. Glauben wir das denn nicht mehr? Gregor wird traurig. Will er wirklich ein leeres Zimmer? Will er sein warmes Zimmer in eine Höhle verwandelt sehen? Hat er denn nichts Menschliches mehr an sich? Nichts soll weg, denkt er jetzt. Aber die Schwester sieht das anders. Sie ist die Sachverständige. Sie ist jetzt eine selbstsichere junge Frau. Bald gibt die Mutter ihr Recht und zusammen schieben sie den Schrank hinaus. Gregor kriecht unter dem Sofa hervor. Schon kommt die Mutter wieder ins Zimmer. Gregor kriecht schnell unter das Sofa zurück. Aber die Mutter sieht das Betttuch sich bewegen und läuft wieder hinaus. Der Schrank ist also fort. Jetzt kommen sie zurück und schieben auch den Schreibtisch hinaus. An diesem Schreibtisch hatte Gregor schon als Kind seine Schulaufgaben gemacht. Alles nehmen sie ihm. Aber etwas will er doch behalten. Das Bild der Frau im Pelzmantel an der Wand. Schnell kriecht er die Wand hinauf und legt sich auf das Glas. Die Frauen kommen wieder herein. Was nehmen wir jetzt? Fragt die Schwester. Da sieht sie Gregor an der Wand. Sie stellt sich vor die Mutter und sagt: Komm, wir wollen noch einen Moment im Wohnzimmer ausruhen. Die Mutter macht einen Schritt zur Seite und sieht den großen braunen Fleck an der Wand. Sie schreit. Das ist Gregor, denkt sie. Sie fällt aufs Sofa und bewegt sich nicht mehr. Die Schwester sieht zu Gregor hin, sie hebt die Faust und ruft böse. Du, Gregor! Zum ersten Mal seit der Verwandlung sagt sie ein Wort zu ihm. Sie läuft ins Nebenzimmer und will eine Essenz für die Mutter holen. Gregor kriecht von dem Bild herunter und folgt ihr. Er möchte ihr helfen, wie früher. Aber er kann jetzt nur hinter ihr stehen, ohne ein Wort zu sagen. Grete sucht noch das richtige Fläschchen in der Medizintasche. Dann dreht sie sich um. Sie sieht Gregor hinter sich und lässt eine Flasche fallen. Ein Glassplitter schneidet Gregor im Gesicht. Die Schwester nimmt alle Fläschchen in den Arm und läuft zur Mutter. Die Tür schlägt sie mit dem Fuß zu. Jetzt kann Gregor nicht zur Mutter. Vielleicht stirbt sie und es ist seine Schuld. Was soll er tun? Er kriecht im Wohnzimmer herum, über die Wände, über die Möbel, über die Decke. Schließlich fällt er müde auf den großen Tisch in der Mitte. So liegt er eine Weile da. Dann läutet es. Der Vater ist nach Hause gekommen. Grete öffnet. Noch im Vorzimmer fragt der Vater: Was ist geschehen? Gregor ist ausgebrochen, antwortet die Schwester. Ich wusste es, ruft der Vater. Ich habe es immer gesagt, aber ihr Frauen wolltet nicht auf mich hören. Gregor läuft zur Tür seines Zimmers. Er will doch nur in sein Zimmer zurück. Der Vater soll das sehen, aber der Vater will Gregors Absicht nicht verstehen. Er kommt ins Wohnzimmer und ruft laut: Ah! Gregor dreht sich um. Ist das sein Vater, der sonst schon am frühen Abend im Schlafrock im Sessel gesessen hatte und Gregor nur kurz mit der Hand grüßte, weil er nicht aufstehen konnte? Sein Vater, der nur sonntags mit ihnen spazieren ging, am Stock, noch langsamer als die Mutter? Nun steht er ganz gerade da. Er trägt eine blaue Uniform mit Goldknöpfen, wie sie Diener in Bankinstituten tragen. Seine Haare sind gekämmt, ein Doppelkinn schiebt sich über den Hemdkragen. Jetzt geht er, die Hände in den Taschen, böse auf Gregor zu. Was will er tun? Er hebt die Füße sehr hoch. Wie groß sie sind! Gregor flieht vor dem Vater. Sie drehen mehrere Runden im Zimmer. Es sieht nicht gefährlich aus, denn sie sind sehr langsam. Gregor kriecht auf dem Boden weiter. Er will nicht die Wände hochkriechen, will nicht aus der Wohnung laufen. Denn dann, denkt er, ärgert sich der Vater noch mehr. Aber Gregor wird bald müde. Er muss all seine kleinen Beinchen bewegen, der Vater nur zwei. Gregor bekommt keine Luft mehr. Seine Lungen sind nie besonders gut gewesen. Da fällt etwas neben ihm auf den Boden. Es ist ein kleiner roter Apfel. Der Vater hat die Äpfel vom Tisch genommen und sich in die Tasche gesteckt. Jetzt wirft er, ohne genau zu zielen, nach Gregor. Die roten Äpfel rollen über den Boden. Aber ein Apfel trifft, schlägt ein Loch in seinen Rücken und bleibt dort hängen. Gregor bleibt stehen. Er hat Schmerzen. Ihm wird schwarz vor Augen. Da kommt die Mutter ins Zimmer. Die Schwester läuft hinter ihr her. Die Mutter trägt nur ein Hemd und ihre Unterröcke. Sie läuft zum Vater. Ein Unterrock nach dem anderen fällt zu Boden. Sie fällt auch, steht wieder auf, fällt wieder und umarmt den Vater. »Tu ihm nichts«, bittet sie ihn. Aber das hört Gregor nicht mehr.